Kundgabe 4844. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.02.1950. Reinigung der Lehre Christi. Es muss zuvor eine Reinigung der Lehre, die als Lehre Christi auf Erden verbreitet wird, stattfinden. Soll eine Einigung christlicher Konfession zustande kommen. Denn den Kern jeder Glaubensgemeinschaft muss immer die Lehre bilden, die ich selbst auf Erden verkündete. Solange aber diese Lehre so verbildet ist, kann sie nimmermehr Menschen formen, die Mitglieder der von mir gegründeten Kirche sind. Denn dazu gehört ein tiefer, lebendiger Glaube, der aber unmöglich durch eine verunstaltete Lehre gewonnen werden kann. Was ein Mensch überzeugt glauben soll, muss auch einer ernsten Prüfung standhalten. Das heißt, es muss der Verstand des Menschen beteiligt sein an der Prüfung. Und was zu glauben gefordert wird, das muss auch der Verstand als das Wesen Gottes beweisend anerkennen können. Er muss es glauben können, weil es ihm ein Bild gibt von mir, das der Wahrheit entspricht, weil es mich als Gott der Liebe, Weisheit und Allmacht erkennen lässt. Eine solche Lehre wird nicht zu Zweifeln oder Streitfragen Anlass geben, sondern stets die Menschen brüderlich vereinen, während jede verbildete Lehre Veranlassung ist zu Spaltungen, die wieder erst dann behoben werden können, wenn erstere gereinigt ist. Also sich diejenigen zusammenfinden, die meine Lehre wieder in reinster Form besitzen, die ernstlich bemüht sind, nach dieser Lehre zu leben und sie ebenso rein den Mitmenschen zu vermitteln. Es gibt nur eine Wahrheit, und diese habe ich selbst auf Erden den Menschen nahegebracht, die mich anhörten und an mich glaubten. Wer reinen Herzens war, erkannte sie als Wahrheit und blieb ihr treu. Doch wer sich selbst überhob, die Demut außer Acht ließ, wer bar jeder Liebe war, dem war die Wahrheit nicht heilig, und er veränderte sie zu seinem Vorteil. Und so blieb meine Lehre nicht das, was sie ursprünglich war, und konnte auch nicht mehr den Segen bringen den Menschen, weil sie mich nun nicht mehr recht erkannten, weil sie in falsches Denken geraten waren durch die irrigen Lehren. Und da wieder jeder sich selbst als in der Wahrheit stehend wähnte, entstanden die Spaltungen und verschiedenen Geistesrichtungen, die alle von sich annehmen, die von mir gegründete Kirche zu sein. Immer wieder zweigen sie sich ab. Immer neue Organisationen erstehen. Immer mehr grübelt der Verstand des Menschen, wo allein meines Geistes Wirken Erhellung bringen kann. Vereinzelte kommen wohl wieder der Wahrheit näher, doch angefeindet von jenen, die ihr Geistesgut vertreten und doch von der Wahrheit weit ab sind. Doch niemals wird die Masse in der Wahrheit stehen, weil diese nur das Vorrecht derer ist, die mir ernsthaft zustreben, und dies bei den meisten Menschen nicht der Fall ist. Wenige nur sind es, deren Geist erleuchtet ist, wenngleich es allen zusteht, sich in diesen Zustand zu versetzen. Denn von mir aus wird die Gnadengabe, in der Wahrheit zu stehen, niemandem verwehrt. Und so wird es auch niemals möglich sein, eine Organisation zu bilden, die alle Menschen vereinigt und doch den Anspruch machen kann, darauf die von mir gegründete Kirche zu sein. Jede bestehende Organisation hat Mitglieder meiner Kirche. Das sind die Menschen, deren Glaube tief ist und lebendig durch einen Lebenswandel in Liebe, die ernstlich mich zu erringen trachten und eifrig nach der Wahrheit streben. Diesen wird auch erkenntlich sein, wo das ihnen vermittelte Geistesgut Irrlehren aufzuweisen hat. Sie werden sich freimachen davon, und nur das als meine reine Lehre ansehen, was ihr Herz unbedenklich annimmt. Um nun diesen eine Bestätigung ihres Denkens zu geben, leite ich die reine Wahrheit erneut zur Erde nieder, wie dies immer wieder geschieht, so die Menschen mein Wort nicht mehr recht auszulegen vermögen, so sie sich in irrigen Lehren verstrickt haben und allein nicht fähig sind, herauszufinden, was Wahrheit und was Irrtum ist. Ich bin im Geist wieder unter den Menschen und gebe ihnen mein Wort, das auch meine Apostel vernahmen nach meiner Auffahrt in den Himmel durch das innere Wort. Wer nun dieses mein Wort hat, wer es direkt von mir empfängt, also meine Stimme in sich vernimmt, gedanklich oder tönend, wer diesen meinen direkten Empfängern Glauben schenkt und ebenfalls das Wort annimmt als reine Wahrheit und nun dafür eintritt, ganz gleich, welcher Konfession er angehört, wer die Mitmenschen in Liebe darüber belehrt, der trägt sein Teil dazu bei, eine Einigung kirchlicher Konfessionen herzustellen. Denn in dieser alleinigen Wahrheit werden sich alle finden, die ernsten und guten Willens sind, die meine Kirche über alles setzen, die ich selbst gegründet habe und die in den einzelnen Konfessionen kein Hindernis sehen, Mitglieder der wahren Kirche Christi zu sein, die nicht von den Pforten der Hölle überwältigt werden kann, wie ich selbst es verheißen habe. Amen.